Der dritte Brief aus Stuttgart vom 14. April 1780. Von Karlsruhe wanderte ich zu Fuße hierher durch ein romantisches und zum Teil sehr schön ausgebautes Land. So wie man aus Champagne in Lothringen eintritt, so sieht man schon einen merklichen Unterschied zwischen dem Zustand des altfranzösischen Bauers und jenes in dem neu eroberten Landen. Wiewohl die letzten Gouverneurs diese Provinz schon ziemlich auf altfranzösischen Fuß zu setzen gewusst haben. Aber im Elsass ist dieser Unterschied auffallend. Im Vergleich mit einem Altfranzosen ist der elsässische Bauer ein Freiherr. Zwar habe ich in der Gegend von Straßburg auch schon über ungewohnte Bedrückungen klagen gehört, aber wenn der Elsässer den Zustand ihrer Landsleute in den inneren Provinzen des Reiches kennte, so würden selbst ihre Klagen ungerecht sein. In dem Strich von Deutschland, den ich bisher gesehen habe, befindet sich der Bauer noch viel besser als im Elsass. In verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel im Württembergischen, ist er durch die Regierungsverfassung gegen allzu große Despotie gesichert. Und in kleineren Staaten schafft wohl auch das kaiserliche Ansehen Rat, wovon ich dir in der Folge einige Beispiele zeigen werde. Auf dem Wege von Karlsruhe hierher konnte ich den Wohlstand der Landsleute gar nicht genug bewundern. Ehe ich dir meine Streifzüge in die benachbarten Gegenden von Schwabenland beschreibe, muss ich dich erst mit dem hiesigen Hofe bekannt machen. Ohne Zweifel erwartest du Beschreibungen von prächtigsten Festen, Bällen, Beleuchtungen, von Opern, Balletten, von Jagden, Konzerten und dergleichen. Mit all dem kann ich dir leider nicht aufwarten. Man gräbt nun keine Seen mehr auf Bergen und lässt sie frontenweise durch die Bauern mit Wasser füllen, um einen Hirsch darin zu jagen. Man beleuchtet keine Wälder mehr und lässt mitten in denselben aus künstlichen Grotten ganze Heere von Faunen und Satyren springen, um zur Mitternachtsstunde ein wollüstiges Ballett zu tanzen. Man baut keine blühenden Gärten mitten im Winter unter ungeheuren Dächern, worunter die Öfen den Trieb der Natur ersetzen müssen, und man durch den Duft der Blumen wie im Frühling spazieren kann, dabei aber von der heißen Luft fast erstickt wird. Das berühmte Opernhaus, worin Nevers sich in seiner Größe zeigte, steht nun öde da. Du staunst über die Veränderung. Ich kann sie dir nicht besser als durch die eigenen Worte des Herzogs erklären. Im Jahre 1778 ließ der liebenswürdige Herzog bei Gelegenheit seines Geburtstages ein Manifest ergehen, wovon folgendes Auszüge sind. Da wir ein Mensch sind und unter diesem Wort von dem so vorzüglichen Grad der Vollkommenheit beständig weit entfernt geblieben und auch inskünftig bleiben werden, so hat es nicht anders sein können, als dass teils aus angeborener menschlicher Schwachheit, teils aus unzulänglicher Kenntnis und anderen Umständen sich viele Ereignisse ergeben, die, wenn sie nicht geschehen, sowohl für jetzt als für das Künftige eine andere Wendung genommen hätten. Wir erkennen es freimütig, denn dies ist die Schuldigkeit eines Rechtschaffenden und entladen uns damit einer Pflicht, die jedem Nachdenkenden, besonders aber den Gesalbten der Erde, immer heilig sein und bleiben muss. Wir sehen den heutigen Tag, es war sein 50. Geburtstag, als eine zweite Periode unseres Lebens an. Wir geben unseren lieben Untertanen die Versicherung, dass alle die Jahre, die Gott uns noch zu leben fristen wird, zu ihrem wahren Wohl angewendet werden sollen. Württembergs Glücklichkeit soll also von nun an und auf immer auf der Beobachtung der echtesten Pflichten des getreuen Landesvaters gegen seine Untertanen und auf dem zärtlichen Zutrauen und Gehorsam der Diener und Untertanen gegen ihren Gesalbten beruhen. Ein getreuer, rechtschaffener Untertan bedenke, dass das Wohl eines ganzen Staates oft dem Wohl eines Einzelnen vorausgehen müsse. und er murre nicht über Umstände, die nicht allemal nach seinem Sinne sein können. Wir hoffen, jeder Untertan wird nun getrost leben, dass er in seinem Landesherrn einen sorgenden, getreuen Vater verehren kann. Ja, Württemberg muss es wohl gehen. Dies sei in Zukunft und auf immer die Losung zwischen Herrn, Diener und Untertan. Der Herzog ist nun also ganz Philosoph. Er stiftet Schulen und besucht sie fleißig. Er treibt Landwirtschaft und ist sogar oft beim Melken der Kühe. Er schützt die Künste, die Wissenschaften und Handel und Gewerbe. Er errichtet Fabriken und lebt wirklich bloß, um das wieder gut zu machen, was er allenfalls verdorben hat. Sein feuriges Genie riss ihn zu dem Aufwand für Pracht und Sinnlichkeit hin, wodurch er sich in ganz Europa berühmt gemacht hat. Der Ton der damaligen Zeiten, die Beispiele anderer Höfe als des sächsischen, pfälzischen, der italienische Geschmack, den er auf seinen Reisen annahm, die Verführung seiner Bedienten, worunter sich unsere Landsleute besonders hervortaten, und verschiedene andere Umstände gaben diesem Genie vollends die falsche Richtung. Die Schulden häuften sich, man suchte Hilfe in neuen Auflagen. Die Landstände sträubten sich dagegen und ertrotzten endlich eine Kommission vom kaiserlichen Hofe. Man soll gegen 12 Millionen Gulden Schulden vorgefunden haben. Die bösen Ratgeber werden vom Herzog entfernt. Unterdessen wird an den meisten deutschen Höfen ein gewisser philosophischer und wirtschaftlicher Ton herrschend. Sogleich entscheidet sich das Genie des Herzogs mit eben der Wärme, womit es zuvor an der wollüstigen Pracht hing, für die gute Sache. Die Gräfin von Hohenheim, ehemals Frau von sowieso, ist unter der Menge Frauenzimmer, die der Herzog kennenlernte, das Einzige, das mit ihm sympathisieren und ihn fixieren kann. Und so geschah die Veränderung, worüber die Patrioten im Württembergischen entzückt sind und noch die spätesten Enkel singen werden. Wehe dem Mann, der darüber witzeln und spotten kann. Nun könnte ich dich lange mit den Schulanstalten des Herzogs, besonders mit seiner berühmten Militärakademie, unterhalten, wenn ich nicht glaubte, dass sie dir schon zum Teil bekannt wären und ich nicht wegen dem gezwungenen Wesen an unseren Schulen überhaupt und besonders an den hiesigen einen unüberwindlichen Ekel hätte. Ich gebe zu, es ist gut, vortrefflich, sogar bei den heutigen Staatsverfassungen notwendig, dass man die jungen Leute voll Gelehrtheit pfropft, noch ehe ihre Körper und Sinne ausgebildet sind. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich möchte alle Zeit ausspeien, wenn ich einen Jüngling von 16 bis 18 Jahren sehe, der wie ein Magister spricht und sich wie derselben gebärdet. Meine Buben, wenn Gott mir einige schenken sollte, müssten bis in diese Jahre wie die jungen Kosaken aufwachsen. Doch meine Gedanken über die Erziehung will ich dir auf ein andermal versparen. Nun etwas vom Lande Württemberg. Der größte Teil des Herzogtums ist ein großes Tal, das gegen Osten von einer Bergkette, die Alp genannt, gegen Westen vom Schwarzwalde und gegen Norden von einem Teil der Berge des Odenwaldes und einem Arm des Schwarzwaldes und dann gegen Süden von den zusammenlaufenden Armen der Alp und des Schwarzwaldes eingeschlossen ist. Im Ganzen ist es gegen Norden abhängig und wird in der Mitte vom Neckar durchströmt. Eine Menge kleinere Arme laufen von den verschiedenen Bergketten umher gegen die Mitte zu, kreuzen sich auf die mannigfaltigste Art und bilden kleinere Täler, die von den unzähligen Bächen gewässert werden. Diesen kleinen Bergästen, welche die Täler gegen die rauen Winde strecken und zwischen denen sich die Sonnenhitze einfängt, hat das Land seine große Fruchtbarkeit zu verdanken. Auf der sonnigen Seite sind die meisten Berge und Hügel bis auf eine gewisse Höhe mit Weidenreben bepflanzt. Oben sind vortreffliche Weiden und Waldungen. Und in den Tiefen liegt eine leichte, lockere, graue Erde, die alle Getreidearten, besonders aber den Dinkel, in erstaunlicher Menge zurückgibt. Im Ganzen hat das Land viel Ähnlichkeit mit dem mittleren Teil von Lothringen, ist aber lange nicht so steinig und hat viel bessere Erde. Es hat an allen Lebensbedürfnissen einen großen Überfluss, das Salz ausgenommen, wovon es den größten Teil zu seiner Konsumtion aus Bayern bezieht. Der Überfluss von Getreide wird meistenteils in die Schweiz und der Wein jetzt bis nach England verführt. Die Größe des Landes beträgt nicht mehr als ungefähr 200 deutsche oder 266 französische Quadratmeilen. Und in diesem Umfange wohnen 560.000 Menschen, also im Durchschnitt 2.800 Seelen auf einer deutschen Quadratmeile. Außer den Gegenden um die Hauptstädte und einige Bezirken in Italien und den Niederlanden sind gewiss wenige Länder in Europa nach dem Verhältnis der Größe so stark bevölkert. Und doch trägt das Land so viel Getreide, dass es noch einmal so viele Menschen ernähren könnte. Die Einkünfte des Herzogs sollen beinahe 3 Millionen Gulden betragen. Ich finde das sehr wahrscheinlich, obschon verschiedene gedruckte Nachrichten eine viel kleinere Summe angeben. Es sind wenige Länder in Deutschland, wo von den jährlichen Einkünften nicht 5 Gulden im Durchschnitt auf den Kopf kommen. Nach der Vergleichung, die ich aus öffentlichen Nachrichten hierüber angestellt habe, fallen in der Verteilung der Einkünfte in vielen Ländern noch mehr als 5 Gulden auf einen Kopf. Warum sollte es in Württemberg, einem der ergiebigsten Länder von Deutschland, wo der Untertan eben auch um nichts mehr geschont wird, nicht auch so sein? Der Herzog ist nach den Kurfürsten ohne Vergleich der mächtigste Fürst in Deutschland. Der Landgraf von Hessen-Kassel hat nicht viel über 2/3 von den Untertanen und den Einkünften desselben, ob er schon wegen seiner Verbindungen mit England mehr Aufsehens macht. Die Verwaltung des Herzogtums ist lange nicht so einfach als jene der badischen Lande. Hier wimmelt es von Räten, Schreibern, Prokuratoren und Advokaten, wovon wenigstens die Hälfte überflüssig, aber durch die Landesverfassung zum müßigen Genuss ihres Gehaltes berechtigt ist. Ein Teil davon gehört zu dem Parlament, welches die herzogliche Gewalt einschränken soll. Aber auch der Hofstaat des Herzogs ist der ansehnlichen Reduktion ungeachtet noch übermäßig zahlreich. Die herzogliche Armee bestand ehedem aus 14.000 Mann. Wenn die übrigen Ausgaben eingeschränkt würden und die Schulden bezahlt wären, so könne man diese Anzahl Truppen immerfort auf den Beinen halten. Sie wäre der Bevölkerung und dem Ertrag des Landes ziemlich angemessen. Bei der großen, oben berührten Veränderung würden sie aber bis auf ungefähr 5.000 Mann reduziert. Und diese scheinen keine von den besten deutschen Truppen zu sein. Stuttgart zählt ungefähr 20.000 Einwohner. Seitdem der Herzog hier wieder residiert, nimmt die Bevölkerung von Jahr zu Jahr zu. Während des Streites mit seinen Landständen, wobei Stuttgart den Mund besonders weit auftat, verlegte er seine Residenz nach Ludwigsburg. Stuttgart fühlte bald, was es dadurch verloren habe. Die Stadt gab sich alle erdenkliche Mühe, um den Herzog wieder zu gewinnen. Es war aber alles umsonst. Nach der allgemeinen Aussöhnung zwischen dem Landesherren und Landständen ward endlich der Wunsch der Stuttgarter erfüllt. Die Stadt ist wohl gebaut und wird sich von einem schönen und starken Schlag Leute bewohnt. Das Frauenzimmer ist groß, schlank und rund. Seine Farbe ist Milch und Blut. Das Reichtum des Erdreichs und die Leichtigkeit, bei Hofe oder vom Lande Unterhaltung zu finden, sind Ursache, dass man hier sehr wohl lebt. Was man bei uns für 12 Personen aussetzt, reicht hier kaum für 6 hin. Dem Stuttgarter ist es daher zu Hause so wohl, dass er in einer Entfernung von 6 bis 8 Meilen das Heimweh bekommt. Obschon das Land durchaus protestantisch und nur der Herzog katholisch ist, so herrscht noch viel Aberglauben und Bigotterie. Die Geistlichkeit gehört zu den Landständen und hat eine Art von eigener Jurisdiktion und ist sehr begütert. Sie weiß, was sie bei einer Veränderung zu verlieren hat, und sie hält deswegen strenge auf Orthodoxie. Die Sitten sind dadurch aber nicht gebessert. Sehr merkwürdig ist die Liebe der Württemberger zu ihrem Landesvater. auch zu der Zeit, wo das größte Talent bei Hofe war, neue Auflagen zu erfinden, hatte es nichts von dieser Liebe verloren. Der Fluch des Volkes fiel auf die, die ihn verdienten, auf den Schwarm der Geschäftemacher, die den guten Herzog irreführten. Seitdem diese von ihm entfernt sind, ist er der Abgott seiner Untertanen und verdient es zu sein. So lebt denn wohl.